Da glotzt ihr, hä? Der Vogel war euch auf die Hand geflogen, aber ihr wart selbst noch nicht einmal imstande, ihn festzuhalten. Hm. Und jetzt ist er dumm genug, uns ein zweites Mal auf die Hand zu fliegen. Und was nun? Was machen wir mit ihm? Ich gehe mit ihm raus. Ich mache es. Du hältst das Maul. Du hast dir erst mal gar nichts zu sagen. Wir haben uns mehr als einmal gefragt, warum du den Kasper so lange zugesehen hast. Ich muss auch sagen, es war merkwürdig. Was soll das heißen? Du willst doch etwas sagen. Der Spitzel hatte Zeit genug bekommen, sich unsere Gesichter zu merken. Das will er sagen. Ich wäre mal Spitzel. Da müsste man eigentlich von zwei Spitzeln reden, Schick. Woher weißt du, wie er heißt? Das hast du dir fein ausgedacht, Falz. Aber es funktioniert nicht. Einer ist immer dabei, der quatscht. Ich bin das gewöhnt. Wenn ich jedes Mal herausbekommen wollte, wer das ist, hätte ich viel zu tun. Ich gehe mit ihm raus und fertig. Mord! Hat's bei Hannes noch nie gegeben. Er hört's auf. Schick. Ist doch klar. Leindecker. Leck mich am Arsch. Gut. Bindet ihm die Hände auf den Rücken. Das Strickende kriege ich. Ich überleg mir was mit ihm. Danke. Es ist noch nicht raus, ob du Grund dafür hast. Jetzt hättest du es wenigstens schnell hinter dir gehabt. Abmarsch, Beeilung. La la la la. Verschwunden. Aber ist das nicht schade? Och, ich weiß nicht. Hast du seine Stiefel gesehen? Juchtenleder. Wie Handschuhe, so war ich für seine Füße. Für seine Kinderfüße. Möchtest wissen, was ihr schon wieder zu lachen habt? Maria! Also, es ist so. Pack deine Sachen. Du hast den Spitzel gewarnt. Du hast ihm fliehen geholfen. Ich will hier keine Scherereien mit den Bücklerleuten. Und wohin? Tja, wie soll ich denn das wissen? Möglichst weit weg, dass sie dich nicht kriegen. Weit weg? Ja. Weit weg. Es tut mir ja selber leid. Also, mach schon. Ich komme. Ich komme. Es ist spät, entschuldigen Sie, aber ich sah noch Licht. Aber so kommen Sie doch herein. Das störe ich wirklich nicht. Es hätte gar keinen Sinn, wenn ich jetzt ins Bett ginge. Ich könnte doch nicht schlafen. Ja. Wir werden alt, Redmann. Ja, ich habe Neuigkeiten von Veit. Erzählen Sie. Nein, warten Sie. Gehen wir in den Salon. Geben Sie mir Ihren Mantel. So, ihr liebt, aber natürlich. Gott sei Dank. Trinken Sie etwas? Ich hätte hier einen annehmbaren Cognac. Gern. Also, nachdem er eine Zeit lang mit der Bücklerbande umhergezogen ist, bestieg er in Köln ein Schiff nach Rotterdam. Er ist nach Amerika. Und Sie sind sicher? Nein. Becker sprach nicht von einer Nachricht, sondern von einem Gerücht. Aber er lebt. Ach, vielleicht machen wir uns ein wenig viel Sorgen um diesen jungen Mann. In unserem Alter sollten wir allmählich an uns selber denken, sitzen und zum Fenster hinaussehen. Mainz muss ja für Sie die Hölle sein, für einen Mann wie Sie, der das erlebt hat. Ach, wissen Sie. Paris, das war Plackerei. Intrige, Schlaflosigkeit, Erschöpfung, Einsamkeit und manchmal das kalte Feuer eines Triumphs. Im großen Sitzungszimmer des Wohlfahrtsausschusses stand ein großer Tisch mit einer grünen Decke. Sonst gab es nur Stühle und ein paar Lampen. Die tägliche Abendsitzung dauerte meist bis spät in die Nacht. Kam nicht selten vor, dass ich mir für die restlichen Stunden eine Matratze holte und mich auf den Boden zum Schlafen legte. Freundschaften hat es kaum gegeben. Der Druck der Verantwortung, der auf uns 11 lastete, war dafür zu groß. Wir arbeiteten ständig und doch kollektiv. Wir hatten im Komitee, im Club, in Ministerien, in Sektionen zu tun. Wir hatten Petitionen entgegenzunehmen, Gespräche zu führen. Wir kontrollierten und wurden kontrolliert. Wir versuchten, den Ereignissen eine Richtung zu geben und wurden gleichzeitig von ihnen mitgerissen. Wir aßen hastig zwischen zwei Sitzungen oder auf dem Weg zum Club oder zum Konvent. Privatleben kannte keiner von uns. Die meisten wohnten in schäbigen Hotels. Wir bearbeiteten 400 bis 500 Vorgänge täglich. Dieser Veit. Warum laufen uns die jungen Leute weg? Paris war nichts gegen Montauban. In Paris hatte ich Erfolg. In Montauban einen Triumph. War ein Augusttag. Zum Marktplatz bewegte sich ein Zug von vielleicht 300 Menschen. Wir demonstrierten zum Marktplatz zwecks Inauguration einer Büste Mirabeaus. Uns voran eine Kapelle. Nachttöpfe werden über uns ausgeleert, Blumentöpfe fliegen durch die Fenster. An der Spitze des Zugs, direkt hinter der Musik, schreitet ein Mann in einem sonderbaren Aufzug. Er schwitzt. In der rechten trägt er einen blumenbekränzten Stab. Auf seinem Haar sitzt ein Kranz goldbronzierter Eichenblätter. Um ihn wallt eine weiße römische Toga aus bestem heimischen Leinen. Das war ich. Dem Mann in der Toga laufen vor Ergriffenheit Schauer über den Rücken. Es macht ihm nichts, dass Schweißtropfen seine Nase entlang rollen und auf seine Brust tropfen, dass er unter seiner Toga seine gewohnte banale Kleidung trägt. In diesem Augenblick war ich ein Römer, der die Republik gegen die Diktatur verteidigt. Ich fand mich keineswegs komisch. In diesem Augenblick hätte ich für die Freiheit sterben können. Gegen diese Stunde war Paris nichts. Der Mann in der Toga schwitzt und gleichzeitig ist ihm kalt vor Ergriffenheit. Er spricht von der Menschheit, der Tugend und der Zukunft. Und Frische Luft. Riecht nach Schnee. Der Schinderhannes ist tot. 20 Mann brauchten sie. 20. Danach wollten sie ihn wegschaffen. Nach Mainz. Wir wollten ihn ausstellen, damit jeder sehen kann, dass er tot ist. Aber seine Leute haben die Franzosen vertrieben. Sie haben ihn im Wald begraben. Nur 3 wissen wo. Alle mit!